Mission heißt auswählen, wir sind loyal, werden für Homies draufgehen. Wie ein Timberland-Beat, Nummer 1 Garantie, das sind ehrliche Worte, keine Scheiß-Fantasie. Du jagst Productions-Unikat, das ist nichts von Fließband. Wir schießen Vögel ab, wie die Kids am Schießstand. Cute und Chinesen, du jagst gegen den Rest der Welt. Blut rein, Blut raus, wir kämpfen bis der letzte fällt. Wir geben unser letztes Cent und unser letztes Cent. Du jagst Underdogs. Ein Iran und ein Serbe, die neuen Underdogs. Vergiss ab jetzt Deutsch Rap und seine Standard-Songs. Und wir brechen die Rekorde, so wie Lance Armstrong. Du jagst Underdogs. Wir sind das, was sie gern wert. Gute Rapper, die gut aussehen. Nach dem Fight braucht ihr Deppen, die euch aus dem Blut rausziehen. Und danach seht wir dann, wie sich eure Frauen ausziehen. Du jagst Underdogs. Underdogs, ANG heißt Hits für das Volk. Und wir lassen nicht nach, leider bis zum Erfolg. Wo ein Wille, dein Weg, wir sind Kids voller Stolz. Du jagst Underdogs. Du sagst, du hast es nur ein Spiel, Mann, ich scheiß auf die Spieler. Schwuler Depp, ich hab ein Ziel und sie verleihen es wie ein Dealer. Hier in Holland, Schatz, Baseballschläger radikal. Du jagst es Ingolstadt, du hast Rap-Kapital. Du begründest deinen Stolz darauf, dass du im Knast warst. Ich bin stolz, dass ich mit drin war, du schwuler Bastard. Ich will Paris Hilton, nicht irgendeine Blonde ficken. Explosiver Scheiß, du jagst. Hörst du die Bombe ticken? Tick und tack, jetzt ist Schicht im Schacht. Komm, wie